Alt-Frankfurter kritischen Theoretiker kreisten in den frühen 60er Jahren um einen Materialismus zweiter Natur. Ein erneuter Rekurs auf Marx diente dazu, den kritischen Marxismus weiterzuführen und die Kritik an der auf Engels zurückgehende dogmatische Marx-Interpretation abzuweisen, die zu einer Trennung von historischem und dialektischem Materialismus und der Vorordnung eines für dialektisch ausgegebenen ontologischen Materialismus vor dem historischen führte. Da im Wesentlichen die Dichotomie von Idealismus und Materialismus damals schon in der kritischen Theorie zurückgewiesen wurde, werde ich vorweg noch schon darstellen, wie auch Schmidt über diese Begriffe 20 bis 40 Jahre später in Vorlesungen lehrte und in einem Lexikonartikel darlegte. Ich kann es auch weglassen, aber wie damals Idealismus und Materialismus konzipiert worden ist, sollte vielleicht doch nochmal dargestellt werden. Also erstmals tritt dieses Begriffspaar Idealismus-Materialismus in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf. Zuerst im deutschsprachigen Raum. 1726 erläutert Walch im Philosophischen Lexikon im Artikel Materialismus: Es zeigt sich dieses überhaupt einen Irrtum oder falschen Begriff an, den man in Ansehung der Materie hat. Man nenne dasjenige ein Materialismum, wenn man die geistlichen Substanzen leugnet und keine andere als körperliche zulassen will. Unter den Neuern gehört dahin der Benedictus de Spinoza, der nur eine einzige Substanz zugibet und daher die Seele des Menschen vor körperlich halten, alle anderen Geister aber leugnen muss. Unter solchen Materialisten steht auch Hobbesius, also Hobbes, mit oben an, welches niemand verborgen sein kann, wer nur bedenket, dass er alle Substanzen, die keinen Körper haben, geleugnet. Man pflegt auch das einen Materialismus zu nennen, wenn man alle Begebenheiten und Wirkungen der natürlichen Körper bloß aus der Beschaffenheit der Materie, als deren Größe, Figur, Schwere, Gegeneinanderhaltung und Mischung herleiten und also außer der Seelen kein anderer geistig Prinzipium erkennen will, welches aber eben das, was man sonst Mechanismum nennt. Inzwischen ist es nicht ungewöhnlich, dass man in der Physik die Mechanikos auch die Materialisten nennet und ihnen die Spiritualisten entgegensetzt, obwohl die Wörter Mechanismus und Mechanikos viel üblicher sind. Danach taucht der Materialismusbegriff im Französischen und Englischen auf. Im Zeitalter der Aufklärung ist der Materialismus mit Namen wie Lametri, Helvetius, Diderot und Holbach verbunden, aber auch mit Gassendi und Boyle, die den antiken Atomismus wiederentdeckten, mit dem sich auch Marx in seiner philosophischen Doktorarbeit beschäftigt hatte. Es waren die sich entwickelnden neuen Erkenntnisse der Physiologie des menschlichen Körpers, aber auch die klassische Mechanik in der Physik, die Fortentwicklung des Mechanizismus von Descartes und Hobbes, die zu einem Begriff von Materialismus führten. Auch der Terminus Idealismus kommt im 18. Jahrhundert erstmals vor, vor allem abgrenzend gegen Platon. So stellte Leibniz Epikur und Platon typisierend als Materialisten und Idealisten entgegen. Begriffe, also die mit Ismus enden, so einst mal Walter Schulz, ein Tübinger Philosoph, erheben das, was davor steht, zum Prinzip. Aufgrund der Unterschiede, was seit Platon jeweils unter Idee verstanden wurde, haben wir so denn auch verschiedene Begriffe von Idealismus. Alfred Schmidts Artikel über Idealismus formuliert: Idealisten sind Meissners philosophisches Lexikon zufolge jene Sekte der Philosophen, welche bloße Geister zugeben oder solche Dinge, die nicht aus Materie bestehen und von uns einfach genannt werden, dergleichen die Leibnizschen Einheiten sind. Also die Monaden sind gemeint. Sie leugnen die wirkliche Gegenwart der Welt außer der Seele und halten die Welt und die darin befindlichen Körper für bloße Einbildung der einfachen Dinge und sehen sie nicht anders als einen regulierten Traum an. Daher räumen sie der Welt weiterhin keinen Raum als in den Gedanken ein. Materialisten dagegen, nach Meissner eine schlimme Sekte, betrachten den Geist als sekundär gegenüber der ewigen Natur. Der Artikel Idealismus und Materialismus von Alfred Schmidt

die über Hegels Panlogismus, also für Schelling negative Philosophie, hinausging, in der Gott zur Idee, also zum absoluten Begriff wurde. Der Berliner Vorlesung Schellings wohnte ein Publikum bei, zu dem unter anderem Friedrich Engels, der Anarchist Bakunin, der protestantische Theologe Kierkegaard, Ludwig Feuerbach und viele andere mehr, die wir aus der Geschichte, also der materialistischen Dialektik auch kennen. Schelling beschäftigte sich zwar vornehmlich mit theologischen Problemen der Mythologie und Offenbarung, hatte aber bei dessen Grundlegung der Materialismus in seiner dialektischen Spielart auf den Weg gebracht. Und so konnte Adorno in seiner Hegel-Kritik, also die hat er in etwa von 1956 bis 1963 formuliert, die nicht zufällig in die Zeit der Abfassung von Alfred Schmidts Dissertation erfolgte, das Schellingsche Erbe herausstellen, als er gegen Hegel schrieb, und das ist jetzt aus den drei Studien zu Hegel, der sprachliche Ausdruck Existenz, notwendig ein begriffliches, wird verwechselt mit dem, was er designiert, also bezeichnet, dem Nichtbegrifflichen, in Identität nicht einzuschmelzenden. Die Absolutheit des Geistes ist immanent von Hegel nicht durchzuhalten und wenigstens so weit bezeugt, dass seine Philosophie selbst, wie sie das Absolute nirgends findet, als in der Totalität der Entzweiung, in der Einheit mit seinem Anderen. Also man sieht hier, dass also das, was wir an Marx schon herausgearbeitet haben, bei Adorno jetzt äußerst abbreviativ, also verkürzend zusammengefasst wird. Schelling wie Marx galt die Natur als das den Geist Übergreifende, der nicht selber zur Totalität werden dürfe, beziehungsweise sich der Natur subornieren dürfe. Die Textstelle, in der Adorno dies erstmals formulierte, ist der Schlüssel für dessen Naturbegriff. Geist ist demzufolge Moment gesellschaftlicher Arbeit, die selber auf Natur in einem umgreifenden Sinne verwiesen ist. Während Natur als Setzung oder Natura Naturata, das heißt so viel wie Naturte, Natur und unterscheidet sich von Natura Naturans, das wird von Spinoza gebraucht, bei Schelling wird es übersetzt in Natur als Objekt, also Natura Naturata, und Natur als Subjekt, das heißt ja Natura Naturans. Im Mittelalter war Natura Naturans zeitweilig sogar in der arabischen Philosophie mit Gott identisch. Nicht? Also ist also nicht ohne Geist, aber vermittelt durch gesellschaftliche Arbeit zu denken. Hier läuft es auf eine nicht mit Engels zu verwechselnde Naturdialektik hinaus. Adorno schreibt jetzt nun, wo er sich dann wiederum auf eine sehr gute Stelle bei Marx bezieht, wäre es erlaubt, über die hegelische Spekulation zu spekulieren, so könnte man in der Ausweitung des Geistes zur Totalität die auf den Kopf gestellte Erkenntnis vermuten, der Geist sei gerade kein isoliertes Prinzip, keine sich selbst genügende Substanz, sondern ein Moment der gesellschaftlichen Arbeit, das von der körperlichen getrennte. Körperliche Arbeit aber ist notwendig auf das verwiesen, was sie nicht selbst ist, auf Natur. Ohne deren Begriff kann Arbeit und schließlich auch deren Reflexionsform, der Geist, so wenig vorgestellt werden wie Natur ohne Arbeit. Beide sind unterschieden und durcheinander vermittelt in eins. Die marxische Kritik des Gothaer Programms benennt umso genauer einen in der hegelischen Philosophie tief verschlossenen Sachverhalt, je weniger sie als Polemik gegen Hegel gemeint war. Es geht um den allbeliebten Spruch, die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur. Das ist also die Auffassung der politischen Ökonomie, nicht? Adam Smith und Ricardo und so weiter. Und auch der Vulgärökonomie. Nun zitiert Adorno Marx. Dem wird entgegengehalten. Die Arbeit ist nicht die Quelle allen Reichtums. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum, als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Jene Phrase findet sich in allen Kinderfibeln und ist insofern richtig, als unterstellt wird, dass die Arbeit mit den dazugehörigen Gegenständen und Mitteln vorgeht. Ein sozialistisches Programm, also das Gotha-Programm der SPD ist damit gemeint, darf aber solchen bürgerlichen Redensarten nicht erlauben, die Bedingungen zu verschweigen, die ihnen allein an Sinn geben. Und soweit der Mensch sich von vornherein zur Natur, der ersten Quelle aller Arbeitsmittel und Gegenstände als Eigentümer verhält, sie als ihm gehörig behandelt, wird seine Arbeit Quelle von Gebrauchswerten, also auch von Reichtum. Die Bürger haben sehr gute Gründe, der Arbeit übernatürliche Schöpfungskraft anzudichten. Denn gerade aus der Naturbedingtheit der Arbeit folgt, dass der Mensch, der kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Gesellschafts- und Kulturzuständen der Sklave der anderen Menschen sein muss, die sich zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeitsbedingungen gemacht haben. Hegel steht Adorno zufolge auf dem Boden der politischen Ökonomie, so dass er Hegel mittels der Kritik Marxens an dessen Arbeitsmetaphysik kritisieren kann. Diese berühmte Formulierung, die oft verwendet wird, ohne es zu erwähnen, dass es von Adorno stammt, darum aber darf Hegel um keinen Preis die Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit Wort haben und dechiffriert nicht den Geist als isolierten Aspekt der Arbeit, sondern verflüchtigt umgekehrt die Arbeit in einen Moment des Geistes, wählt gewissermaßen die rhetorische Figur pars pro toto zur Maxime, also ein Teil für das Ganze. Losgelöst von dem, was nicht identisch ist mit ihr selber, wird Arbeit zur Ideologie. Die über die Arbeit anderer verfügen, schreiben ihr Würde an sich, jene Absolutheit und Ursprünglichkeit zu. Gerade weil die Arbeit nur eine für andere ist. Arbeitsmetaphysik und Aneignung fremder Arbeit sind komplementär. Das können wir ja heute bei jeden Lohnverhandlungen immer wieder hören, nicht? Wie wichtig doch die Arbeit sei und wie erhaben diese Arbeit sei, nicht? Es gibt ja schon ganze Programme in der Ausbildung, wo dem Arbeiter immer Selbstbewusstsein beigebracht wird. Damit noch die kläglichste Arbeit als etwas Besonderes, Erhabenes ausgegeben werden kann. Also, dass diese Kritik Schelling etwas verdankt, lässt sich daran erkennen, dass Adorno, obwohl man den Namen Schelling an vielen Stellen vermisst, ihn in vergleichbaren Kontext auch erwähnt. Dass Schellings Spätphilosophie manchmal als reaktionär von Lukács in Zerstörung der Vernunft, die Adorno zufolge die seiner eigenen war, als irrational, gar Vorläufer des Faschismus bezeichnet wurde, ist einer der Gründe, dass ein Moment des Naturverständnisses Schellings, das bei Marx, aber auch bei Bloch aufgenommen wurde, kaum diskutiert wurde. Ich zitiere jetzt den Adorno in dieser Hinsicht. Immanente Kritik hat ihre Grenze darin, dass schließlich das Gesetz des Immanenzzusammenhangs eins ist mit der Verblendung, die zu durchschlagen wäre. Aber dieser Augenblick, wahrhaft erst der qualitative Sprung, stellt einzig im Vollzug der immanenten Dialektik sich ein, die den Zug hat, sich zu transzendieren. Nicht durchaus unähnlich dem Übergang der platonischen Dialektik zu den an sich seienden Ideen. Schlösse Dialektik total sich zusammen, so wäre sie bereits jene Totalität, die aufs Identitätsprinzip zurückgeht. Dieses Interesse hat Schelling gegen Hegel wahrgenommen und damit den Spott über die Abdikation des Gedankens sich dargeboten, der zur Mystik flüchte. Ein Übergang also in der platonischen Dialektik. Die Ideen kommen ja auch bei Platon nicht wie aus der Pistole geschossen, sondern es gibt also Stufen, die anfangen bei der sinnlichen Wahrnehmung über Meinung, Verstand bis hin zur Vernunftserkenntnis und letztlich der Ideenerkenntnis. Also die Rede von Abdikation spielt an auf den förmlichen Verzicht auf ein öffentliches Amt, insbesondere der Thronverzicht eines absoluten Monarchen. Und auf solchen Thron sollte ja bei Fichte und Hegel die Vernunft sitzen, nicht bloß auf dem kantischen Richterstuhl der Vernunft. Der Sprung aus der Vernunft, das Eingeständnis, dass Natur über den Geist übergreift, war für Fichte und Hegel eine Demütigung. Für Hegel war Natur eine liederliche Epoche in der Entwicklung des Geistes. Was sie für Schelling nicht war, so dass Marx, Bloch und Adorno hier einen verborgenen Materialismus sahen. So geht es dann bei Adorno weiter. Das materialistische Moment in Schelling, der dem Stoff an sich etwas wie treibende Kraft zuschrieb, mag an jenem Aspekt seiner Philosophie teilhaben. Aber auch der Sprung ist nicht zu hypostasieren, wie bei Kierkegaard. Sonst verlästert er die Vernunft. Dialektik muss sich einschränken aus dem Bewusstsein von sich selbst heraus. Materialistisch wird Adorno zufolge die Dialektik durch eine solche Einschränkung des Bewusstseins von sich selbst heraus, nicht aus einer Demutshaltung heraus, sondern durch den Übergang zum Vorrang des Objekts. Wobei dies gerade nicht als unvermittelt, sondern als vermittelt gilt und die Anstrengung ihm dabei paradox wie fehlbar gilt. Die berühmte Formulierung, was damit gemeint ist, vom Subjekt ist Objekt, nicht einmal als Idee wegzudenken, aber vom Objekt Subjekt. In Analogie dazu hat das Marie-Gina Becker-Schmidt gegen Judith Butler auch eingewandt, nicht? Gegen also die Auflösung der Tätigkeit in Performance. Nicht? Das ist ganz interessant. Dass die Natur in der Produktion, im Geist, in der gesellschaftlichen Kategorie, Lukács, oder postmodern formuliert, in der Konstruktion oder der Performance nicht verschwindet, beunruhigte stets den ideologischen, idealistischen Zeitgeist. Am Naturbegriff kann demnach auch festgestellt werden, was jemand über Gesellschaft denkt. Wenn Adorno den Doppelcharakter des Bedürfnisses betont, dass Natur, also Trieb, wie Gesellschaft in ihnen enthalten sind, dann darum, weil er sich weigert, das natürliche und gesellschaftliche Moment darin als primär und sekundär voneinander abzuspalten. Am Bedürfnis zeigt sich deutlich, dass auch Adorno eine Naturidolatrie vermeiden konnte. Das ist jetzt aus den Thesen über Bedürfnisse sehr lohnenswert, es mit den Pariser Manuskripten zu vergleichen. Ein Teil daraus habe ich ja zitiert. Das wird dann hier ganz deutlich, wie sehr also Adorno von Marx auch abhängt. Nicht? Auch dort, wo er das mit Freud vermittelt gerade. Die Theorie des Bedürfnisses sieht sich erheblichen Schwierigkeiten gegenüber. Auf der einen Seite vertritt sie den gesellschaftlichen Charakter des Bedürfnisses und darum die Befriedigung der Bedürfnisse in ihrer unmittelbarsten, konkretesten Form. Sie kann sich keine Unterscheidung von Guten und Schlechten, Echten und Gemachten, richtigem und falschen Bedürfnis a priori vorgeben. Auf der anderen Seite muss sie erkennen, dass die bestehenden Bedürfnisse selber in ihrer gegenwärtigen Gestalt das Produkt der Klassengesellschaft sind. Menschlichkeit und Repressionsfolge wäre an keinem Bedürfnis säuberlich zu trennen. Die Gefahr einer Einwanderung der Herrschaft in die Menschen durch deren monopolisierte Bedürfnisse ist nicht ein Ketzerglaube, der durch Bannensprüche zu exorzieren wäre, sondern eine reale Tendenz des späten Kapitalismus. Natur ist demnach im Gesellschaftlichen nicht wegzudenken, was in der Dialektik der Aufklärung Eingedenken der Natur im Subjekt hieß und Freud in einem durchaus orthodoxen Sinne folgte. So wenig ist Gesellschaft, auch Geist, in der Natur wegzudenken, wenn wir sie aneignen. Der Vorrang des Objekts versperrt dabei den Weg, Natur in Gesellschaft, Kultur, Geist, Performance oder wie auch immer dies benannt wird, aufzulösen. Wenn etwas von Marx geblieben ist und mit Hilfe Adornos bewahrt werden kann, dann ist es dieses Eingedenken der Natur in der Gesellschaft, in den diversen gesellschaftlichen Kommunikationen. Nun bin ich am Ende mit dem schriftlichen Referat und den Rest könnt ihr dann noch erfragen, wenn etwas noch unklar geblieben ist.